Auch Hermann Hesse griff dieses Thema der Zeit wiederholt in seinen Werken auf. So lässt er Klein im Erleben seines Todes sagen, wie gut, dass auch diese Erkenntnis nun zu ihm kam, dass es keine Zeit gab. Von allem, was der Mensch begehrt, ist er immer nur durch Zeit getrennt. In seiner Dichtung Siddhartha behandelt Hesse das Thema der Zeitlosigkeit an vielen Stellen. Hast du, so fragte er ihn einst, hast auch du vom Fluss jenes Geheimnis gelernt, dass es keine Zeit gibt? Vasudevas Gesicht überzog sich mit hellem Lächeln. Ja, Siddhartha, sprach er, es ist doch dieses, was du meinst, dass der Fluss überall zugleich ist, am Ursprung und an der Mündung, am Wasserfall, an der Fähre, an der Stromschnelle, im Meer, im Gebirge, überall zugleich. Und dass es für ihn nur Gegenwart gibt, nicht den Schatten Vergangenheit, nicht den Schatten Zukunft. Das ist es, sagte Siddhartha. Und als ich es gelernt hatte, da sah ich mein Leben an, und es war auch ein Fluss. Und es war der Knabe Siddhartha vom Manne Siddhartha und vom Greis Siddhartha nur durch Schatten getrennt, nicht durch Wirkliches. Es waren auch Siddharthas frühere Geburten keine Vergangenheit und sein Tod und seine Rückkehr zu Brahma keine Zukunft. Nichts war und nichts wird sein. Alles ist, alles hat Wesen und Gegenwart. Wenn uns allmählich bewusst wird, dass sowohl Zeit als auch Linearität außerhalb unseres Bewusstseins nicht existieren, so wird zwangsläufig auch das Denkmodell der Kausalität in seiner Absolutheit erschüttert. Es zeigt sich, dass auch Kausalität nur eine bestimmte subjektive Betrachtungsform des Menschen ist oder, wie David Hume formulierte, ein Bedürfnis der Seele. Zwar gibt es keinen Grund, die Welt nicht kausal zu betrachten, jedoch gibt es genauso wenig einen Grund, die Welt kausal zu interpretieren. Die klärende Frage heißt auch hier nicht richtig oder falsch, sondern bestenfalls im Einzelfall geeignet oder ungeeignet. Unter diesem Aspekt stellt sich heraus, dass die kausale Betrachtungsweise weit seltener geeignet ist, als sie heute routinemäßig angewandt wird. Überall dort, wo wir es mit relativ kleinen Ausschnitten der Welt zu tun haben und immer dann, wenn die Ereignisse sich unserer Überschaubarkeit nicht entziehen, kommen wir mit unserer Vorstellung von Zeit, Linearität und Kausalität im Alltag ganz gut zurecht. Wird jedoch die Dimensionalität größer oder das Anspruchsniveau einer Frage höher, so führt die kausale Betrachtungsweise eher zu unsinnigen Schlüssen als zur Erkenntnis. Kausalität braucht nämlich immer einen festgesetzten Endpunkt der Fragestellung. Im kausalen Weltbild hat schließlich jede Manifestation eine Ursache, weshalb es nicht nur erlaubt, sondern sogar notwendig ist, jede Ursache wiederum nach ihrer Ursache zu hinterfragen. Dieses Vorgehen führt zwar zur Erforschung der Ursache, der Ursache, der Ursache, aber leider nie zu einem Endpunkt. Die Urursache aller Ursachen kann nicht gefunden werden. Entweder man hört an einem beliebigen Punkt das weitere Hinterfragen auf, oder man endet in einer unlösbaren Frage, die nie sinnvoller sein kann als die bekannte Frage, ob zuerst das Ei oder die Henne da war. Wir möchten damit deutlich machen, dass das Konzept der Kausalität bestenfalls im täglichen Leben als Hilfsfunktion des Denkens praktikabel sein mag, jedoch völlig unzureichend und unbrauchbar ist als Instrument, wissenschaftliche, philosophische und metaphysische Zusammenhänge zu erfassen. Der Glaube, es gäbe kausale Wirkzusammenhänge, ist falsch, denn er baut auf der Annahme der Linearität und der Zeit auf. Räumen wir jedoch ein, Kausalität wäre eine mögliche und damit unvollkommene subjektive Betrachtungsweise des Menschen, dann ist es auch wieder legitim, sie dort einzusetzen, wo sie uns in unserem Leben hilfreich erscheint. Doch in unserem heutigen Weltbild herrscht die Meinung vor, Kausalität wäre a se existent und experimentell sogar beweisbar. Und gegen diesen Irrtum möchten wir uns wenden. Der Mensch kann nie mehr beobachten als immer Wenn-Dann-Bezüge. Solche Beobachtungen sagen aber nicht mehr, als dass zwei Manifestationen zeitlich synchron auftreten und zwischen ihnen eine Korrelation besteht. Wenn solche Messungen sofort kausal interpretiert werden, dann ist dieser letzte Schritt Ausdruck einer bestimmten Weltanschauung, hat aber nichts mehr mit der Messung oder Beobachtung selbst zu tun. Die Verbissenheit in eine kausale Interpretation hat unsere Weltsicht und unser Erkenntnisvermögen in einem ungeheuren Maße eingeschränkt. Innerhalb der Wissenschaft war es die Quantenphysik, welche das kausale Weltbild durchstieß und infrage stellte. So formulierte Werner Heisenberg, dass in ganz kleinen Raum-Zeitbereichen, also in Bereichen von der Größenordnung der Elementarteilchen, Raum und Zeit in einer eigentümlichen Weise verwischt sind, nämlich derart, dass man in so kleinen Zeiten selbst die Begriffe früher oder später nicht richtig definieren kann. Im Großen würde sich an der Raum-Zeit-Struktur natürlich nichts ändern können, aber man müsste mit der Möglichkeit rechnen, dass Experimente über die Vorgänge in ganz kleinen Raumzeitbereichen zeigen werden, dass gewisse Prozesse scheinbar zeitlich umgekehrt verlaufen, als es ihrer kausalen Reihenfolge entspricht. Heisenberg formuliert klar, aber vorsichtig, denn als Physiker beschränkt er seine Aussagen auf das Beobachtbare. Doch diese Beobachtungen fügen sich nahtlos in jenes Weltbild, das von den Weisen dieser Welt von jeher gelehrt wurde. Die Beobachtung der Elementarteilchen spielt sich in einem Grenzbereich unserer durch Zeit und Raum determinierten Welt ab. Wir befinden uns gleichsam an der Geburtsstätte der Materie. Hier verwischen sich noch, wie Heisenberg sagt, Zeit und Raum. Vorher und nachher werden aber umso deutlicher, je weiter wir in die größere und gröbere Struktur der Materie eindringen. Gehen wir jedoch in die andere Richtung, so verliert sich zuerst die klare Unterscheidbarkeit zwischen Zeit und Raum, vorher und nachher, bis diese Trennung schließlich ganz verschwindet und wir dort angekommen sind, wo Einheit und Ununterschiedenheit herrschen. Hier gibt es weder Zeit noch Raum. Hier herrscht ewiges Hier und Jetzt. Es ist der Punkt, der alles enthält und dennoch nichts genannt wird. Zeit und Raum sind die beiden Koordinaten, welche die Welt der Polarität, die Welt der Täuschung, Maya, aufspannen. Ihre Nicht-Existenz zu durchschauen, ist Voraussetzung, um Einheit erlangen zu können. In dieser polaren Welt ist die Kausalität also eine Perspektive unseres Bewusstseins, Abläufe zu interpretieren. Es ist die Denkweise der linken Hirnhemisphäre. Wir sagten schon, dass das naturwissenschaftliche Weltbild das Weltbild der linken Hirnhälfte ist. Kein Wunder, dass man sich hier auch so sehr auf die Kausalität versteifte. Die rechte Hemisphäre kennt jedoch keine Kausalität, sondern sie denkt analog. Mit der Analogie haben wir jene zweite, zur Kausalität polar ausgerichtete Betrachtungsweise gefunden, die weder richtiger noch falscher, besser oder schlechter ist, jedoch die notwendige Ergänzung zur Einseitigkeit der Kausalität darstellt. Erst beide zusammen, Kausalität und Analogie, können ein Koordinatensystem aufspannen, in dem sich unsere polare Welt sinnvoll interpretieren lässt. So wie Kausalität waagrechte Bezüge sichtbar werden lässt, so verfolgt die Analogie Urprinzipien senkrecht durch alle Ebenen ihrer Manifestationen. Analogie fordert keinen Wirkzusammenhang, sondern orientiert sich an der Identität des Inhaltes in den verschiedenen Formen. Ist bei der Kausalität der Zeitbezug durch ein Vorher-Nachher ausgedrückt, so lebt die Analogie von der Synchronizität im Sinne des Immer-Wenn-Dann. Führt Kausalität in die immer größere Differenzierung, so fasst Analogie Vielfalt zu ganzheitlichen Mustern zusammen. Die Unfähigkeit der Wissenschaft, analog zu denken, zwingt sie, auf sämtlichen Ebenen immer neu die Gesetze zu erforschen. Wissenschaft wagt und kann es nicht, ein gefundenes Gesetz so zu abstrahieren, dass es als Prinzip auf allen Ebenen analog gesehen wird. So erforscht sie beispielsweise die Polarität in der Elektrizität, im atomaren Bereich, im Säure-Basen-Haushalt, in den Hirnhemisphären und in tausend weiteren Bereichen jedes Mal neu und von den anderen Bereichen getrennt. Die Analogie verschiebt den Blickwinkel um 90 Grad und setzt die verschiedensten Formen in einen analogen Zusammenhang, indem sie in allen das gleiche Urprinzip entdeckt. So bekommen auf einmal der positive elektrische Pol, die linke Gehirnhälfte, die Säure, die Sonne, das Feuer, das chinesische Yang etwas miteinander zu tun, obwohl unter ihnen keine kausalen Verbindungen existieren. Die analoge Gemeinsamkeit leitet sich von dem allen aufgezählten Formen gemeinsamen Urprinzip ab, das man in unserem Beispiel auch das Prinzip des Männlichen oder der Aktivität nennen könnte. Eine solche Art des Schauens zerlegt die Welt in archetypische Bestandteile und betrachtet die verschiedenen Muster, welche von den Archetypen gebildet werden. Diese Muster lassen sich analog auf allen Ebenen der Erscheinungsform wiederfinden, wie oben, so unten. Diese Art des Schauens muss genauso erlernt werden wie die kausale Betrachtungsweise. Sie eröffnet allerdings dann auch eine ganz andere Seite der Welt und lässt Zusammenhänge und Muster sichtbar werden, die für den kausalen Blick unsichtbar sind. So wie die Vorzüge der Kausalität innerhalb der Funktionalität liegen, hat die Analogie ihren Vorzug im Transparentwerden inhaltlicher Zusammenhänge. Die linke Hemisphäre kann dank der Kausalität viele Dinge zerlegen und analysieren, jedoch gelingt es ihr nicht, die Welt als Ganzes zu begreifen. Die rechte Hemisphäre muss wiederum auf die Fähigkeit verzichten, die Abläufe dieser Welt zu managen. Dafür aber hat sie den Blick für das Ganze, für die Gestalt. Und dadurch ist sie auch in der Lage, Sinnhaftigkeit zu erfahren. Die Sinnhaftigkeit liegt außerhalb des Zwecks und der Logik oder, wie Lao Tzu sagt, der Sinn, der sich aussprechen lässt, ist nicht der ewige Sinn. Der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige Name. Nichtsein nenne ich den Anfang von Himmel und Erde. Sein nenne ich die Mutter der Einzelwesen. Darum führt die Richtung auf das Nichtsein zum Schauen des wunderbaren Wesens, die Richtung auf das Sein zum Schauen der räumlichen Begrenztheiten. Beides ist eins dem Ursprung nach und nur verschieden durch den Namen. In seiner Einheit heißt es das Geheimnis. Des Geheimnisses noch tieferes Geheimnis ist das Tor, durch das alle Wunder hervortreten.